begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge zum Thema Lernen. Heute die verschiedenen Lerntypen. Wenn wir etwas lernen möchten, sollten wir zuerst abklären, wie wir lernen. Sind wir eher ein auditiver, ein visueller oder ein kinästhetischer Lerntyp? Also ist es für uns einfacher, über das Gehör zu lernen oder über die Augen oder indem wir etwas anfassen? Die Antwort darauf gibt uns einen Hinweis, wie wir am effizientesten lernen, und dies sollten wir bewusst einsetzen. Trotzdem sollten wir die anderen Kanäle nie vernachlässigen. Denn durch eine Kombination der verschiedenen Kanäle bleibt das Erlernte besser im Gedächtnis. Alle Sinne sollten also angesprochen werden, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Die Menschen sind meistens eher Mischtypen. Wie unterscheiden sich nun die einzelnen Lerntypen? Der visuelle Typ lernt, wie der Name schon sagt, durch die Aufnahme von Informationen über die Augen. Er liest Texte, betrachtet Schaubilder oder auch Videos. Helfen kann diesem Lerntyp, einen Textmarker zu benutzen und wichtige Passagen zu markieren, eine Zusammenfassung von dem Text zu schreiben und die Zusammenfassung mehrfach zu lesen, zu lernen, vielleicht auch laut zu lesen. Der auditive Lerntyp lernt am besten über das Hören von Texten. Dieser Lerntyp ist oft daran zu erkennen, dass er beim Lesen die Lippen bewegt und den Text lautlos nachspricht. Helfen kann diesem Lerntyp, den Text zum Lernen laut repetieren, Text laut vorsprechen oder aufnehmen auf Bänder, die er dann jederzeit und überall abhören kann. Der kinästhetische Lerntyp oder auch motorische Lerntyp unterscheidet sich von den beiden eben genannten Lerntypen dadurch, dass hier eine Umsetzung des Theoretischen in die Praxis erfolgen sollte. Helfen kann diesem Lerntyp, sich beim Lernen zu bewegen, also auf- und abzugehen. Ähnlich wie beim visuellen Typ sollte er Texte unterstreichen. Die Möglichkeit, durch Ausprobieren, Experimentieren zu lernen. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und bedanke mich für Ihr Interesse. Ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin Ihnen alles Liebe, alles Gute, Ihre Ruth Pinto.